Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. 42. Kapitel, 3. Teil. Kenans Gesang von den 10 Säulen. Und sehet und höret, ihr würdigen Väter und ihr auch, unsere teure Kinder, wie ich hab's wahrlich und treulich gesehen und auch mit offenen Ohren gehöret, so treulich und wahrlich geb es ich euch wieder. Die Wahrheit, o Väter und Kinder, die Wahrheit alleinig ist wahrhaft das liebliche Wesen der Liebe. Darum wird die Lüge zunichte, wie sonsten kein Laster, denn sie ist alleinig der ewigen Wahrheit der Liebe des Vaters gerade entgegen. Und höret nun ferner, geliebete Väter und ihr auch, uns liebende Kinder, was ich, euer Kenan, noch alles für Wunder, da habe mit staunenden Augen gesehen. Es kam mir so vor, als wenn ich samt der Säule, auf welcher ich stand, immer weiter und weiter in ferne Gebiete der anderen Säulen geschoben wär worden und, wie es mir früher geschah, so geschah es nun wieder. Und ich sah von meinem erstandenen Stande die 9. der Säulen. O Väter und Kinder, da sah ich gar sonderbar aus. Hört aus meiner unendlichen Tiefe der ewigen Nächte von schmutzigen, allerlei schimmernden Farben bekleckset, stieg eine gar furchtbare Säule zu einer fürs Auge nicht mehr zu erreichende Höhe empor. Und die Säule war weder eine Woge der Wässer noch irgendein Stauben des Sandes noch sonst ein Regen und Streben von nahmbaren Wesen zu sehen. Nur ewig fortwährende Nächte umlagerten stumm die 9. buntscheckige, endlose Säule. Ich dachte, in dieser entsetzlichen, endlosen, leblosen Wüste, was soll, ja, was kann denn das heißen? Für wen wohl steht diese unendliche Säule da hier? Und so dachte ich lange und lange so hin und her. Doch es wollte trotz all meines nutzlosen Denkens auch nicht ein klein winzigstes Fünkchen erhellen, die ewige endlose Nacht um die endlose schattige Säule. O Väter und Kinder, da ward es mir bang, denn selbstens das Licht meiner Säule ward minder und minder, so zwar, dass ich kaum nur noch merken konnt, dass meine Füße auf ihrem mattschimmernden Scheitel noch standen. Als solches, ich musste gar traurig erfahren, da fiel ich denn nieder auf mein Angesicht und fing so recht von Herzen zum ewigen heiligen Vater zu beten und bitten an, dass er mich doch da nicht zugrunde so gehen möcht lassen. Und höret, als solches ich ernstlich wohl tat, da erklang denn auf einmal so eine wohlmahnende Stimme und sprach: Kenan, senke dein Denken reinliebend an mich, deinen Vater und Gott, und du wirst dann die Dinge alsbald mit ganz anderen Augen erschauen. Und wie mir die heilige Stimme befohlen, so tat ich's auch alsogleich, ohne auch nur im geringsten mich weilend so über den liebevollsten Klang zu besinnen. Und höret, als solches ich tat, so mit Liebe erfülltem Herzen, da fing alsbald an die unendlich mir scheinende Säule zu sinken, stets tiefer und tiefer hinab in den Abgrund der ewigen Nacht. Und es währte das Sinken nicht lange, als mir ein entferntes Rauschen sehr großer Gewässer an meine scharf lauschenden Ohren dem donnernden Rollen der Sphären nicht unähnlich drang. Eh noch ich mich recht konnte umsehen, da, höret, o Väter und Kinder, da sah ich schon weltgroße Massen der schäumenden Fluten hinab jählings stürzen, hinab in die finsteren, endlosen Räume der früheren ewigen Nacht um die scheckige Säule. Und höret, es währte dies Stürzen nicht lange, als ich schon die frühere Stelle der ewigen Nächte erfüllet ganz sah, mit noch trüben, doch endlos hinwogendem Wasser. Auch sah ich das Ende der ewig mir scheinenden Säule, den ewigen Höhen der Himmel entsteigen und nieder sich senken zu denen trübwogenden Fluten der neuen Gewässer des leuchtenden Scheitels, auf welchem ein leuchtender Glorie der Lärmich Methusalas Söhnlein gebührlich da stand, als ein lieblicher Herold des göttlichen heiligen Willens. Und als so auch er meine Ansicht wurde, da fing er alsbald an, die Fluten so lautende Worte zu richten. O höret, ihr großen Gewässer, verzehret euch nimmer in euren Begierden, denn dass ihr euch habet in Liebe und Gnade von oben, ist Habe für ewige Zeiten für euch zu endlosen Genüge. Denn mehr als ein Ding kann nicht nehmen denselben und einigen Platz, daher suchet denn nimmer durch fremde Begierden euch selbst zu vernichten und woget und kreiset in eurer ganz eigenen Sphäre zum Lobe und Ruhme des ewigen heiligen Vaters. Und höret, als solches der Lärmich hat weise gesprochen, da klärten und wogten die Fluten sich eiligst vom ewigen Lichte des göttlichen Willens durchleuchtet. Und ich aber, Kenan, hab solches gar treulich gesehen, und wie ich's gesehen gehöret, so hab ich's nun treulich und wahrlich auch euch wiedergegeben. 19. Oktober 1840. Und höret, ihr lieblichen Väter und ihr auch uns liebende Kinder, o höret, noch will ich den Schluss meiner Rede. Und schauet mit mir euren Kenan hinab in die Tiefe des göttlichen Zornes und die durch die Flammen des Zornes matt schimmernde Gnade den treulosen Völkern der Erde. O höret und sehet, was ich da alles hören und hab sehen müssen an finsterer Stelle der Zehnten der Säulen. Hört, alle die früheren Säulen, die hatten doch mehr oder wenig ein eigenes Licht. Ja, die neunte der Säulen sogar war umgeben von einem buntmatten Geflimmer. Doch diese nach Ordnung, die zehnte der Säulen, die hatte auch nicht einen noch so matt schimmernden Punkt. Ja, sie war doch so finster, dass ich sie nur fühlen, doch sehen dieselben trotz aller der schärfesten Strenge der geistigen Sehe nicht konnt. Und ob Wasser, ob Sand oder finsterer, leerer und nichtiger Raum, bloß dieselbe umwogte, umstaubte, umgab, hört. Das alles war greulich verborgen dem forschenden Auge des träumenden Kenan, ob solcher unglaublichen finsteren schwärzesten Nacht um die zehnte der Säulen. Ich harrte und harrte von Weile zu Weile und schaute mir dreimal geschwängerter Kraft meiner Seele, ob nirgends denn sich meine Helle erschauen wird lassen. Doch alles mit Mühen war gänzlich vergebens, selbst meine am schärfsten gespanntesten Ohren, auch diese vermochten auch nicht nur ein leisestes Lispeln des zartesten Lüftchens vernehmen. O höret, da ward es mir bange in dieser vom ewigen Tode erfülltesten finsteren Öde. Ich konnte nicht beten noch bitten den ewigen Vater der Liebe um eheste Befreiung aus dieser so schaurigen Nacht alles Todes, denn nun erst empfand ich, dass nicht nur die Augen und Ohren, ja sehet und höret, sogar meine Zunge zu reden gelähmt mir war. Und als solches an mir ich so herb mußt erfahren, da zuckte auf einmal ein heftiger Blitz aus der grundlosen Tiefe der ewigen Nacht ganz hinauf zu den ehern mir scheinenden Höhen des gänzlich verschlossenen Himmels. Doch wie sonst dem Blitze stets pfleget ein Donner zu folgen, so war doch bei diesem so endlosen Blitze von einem nachrollenden Donner nicht eine allerleiseste Spur. Und so wie sie's vor dem Blitze, so war es auch gleichfalls nach demselben die dichteste Nacht ausgebreitet von einer Unendlichkeit hin bis zur anderen. Und mir, eurem Kennern, fing gar sehr gewaltig nach Licht und nach Leben wohl an zu verlangen, denn wahrlich, ich sag euch, nun bin ich des Todes unendlicher Nacht wohl gar satt schon geworden. O Väter und Kinder, die Nacht, o die Nacht, die hat lange gedauert, bis endlich ein winziges Sternlein am ehernen Himmel sich zeigte als einzige spät erst erscheinende Folge des lange vorher schon der tiefe Genhimmel enteilenden Blitzes. Ganz unverwandt waren nun meine so lange geblendeten Augen gerichtet nach diesem klein winzigen schimmernden Pünktchen. Und als ich so staunte, da über das schimmernde Pünktchen, o höret, da tönte auf einmal sehr helle in meine ganz taub schon gewordenen Ohren. Es waren nicht Worte, noch menschliche Stimmen. Auch war es kein Brausen, kein Sausen, kein Toben. O höret, es glich dieses Töne dem Pfeifen der Hirten, gerade als wenn sie die Schafe des Abels nach alt schon herkömmlicher Sitte um sich her versammeln oft wollen und diese dann kommen gar eiligen Schrittes und staunen die sorgsamen Hirten mit ihren zum Himmel gewendeten Häuptern wohl an. Doch das Pfeifen nur habe ich helle vernommen, gesehen doch habe ich nichts von den Schafen des Abels. Als solches ich habe erfahren an meinen ganz tot schon gewordenen Sinnen, da fuhr wie ein Blitz mir ganz hell durch die Seele ein Wort. Hört, ein Wort, und dies Wort, ja, dies süßeste Wort sprach. Die Zunge, hör, Kenan, ist dir nun gelöst. Nun bete und bitte den Vater des Lichtes, der Liebe, des Lebens ums Licht, und um Liebe und Leben für diese im Tode zerbrochene Säule. Da fiel ich denn nieder auf mein Angesicht und fing eilends an zu beten und flehen, denn an zu dem heiligen Vater der Liebe und alles sich regenden Lebens, er möge in seiner Erbarmung doch spenden von oben ein hell leuchtenden Flämmchen der Gnade, damit meine Augen doch schauender möchten die furchtbare Größe und weiteste Ausdehnung des finsteren Todes. Und als ich nun lange genug habe treulich und wahrlich gefleht empor zu dem heiligen Vater, da rief mich auf einmal eine gar kräftige Stimme beim Namen und sagte: Die Fortsetzung dieses Kapitels folgt demnächst.